E. Übung 3. Was darf ich Ihnen bringen? 3a. Hören Sie die kleinen Dialoge und kreuzen Sie an. Was bestellen die Personen? Dialog 1. Guten Abend. Was darf ich Ihnen bringen? Guten Abend. Für mich bitte ein kleines Bier. Und du, Lena, was möchtest du trinken? Ich hätte gerne ein Glas Weißwein. Gern. Und zum Essen? Haben Sie schon gewählt? Ja, für mich bitte das Fischfilet mit Buttergemüse und Kartoffeln. Für mich bitte den Schweinebraten. Oh, das tut mir leid. Der ist heute Abend schon aus. Kein Problem. Dann nehme ich den Rinderbraten. Gut, danke schön. Dialog 2. Hallo, was darf's denn sein? Hallo, ich hätte gern einen Cappuccino, aber bitte mit Milch, nicht mit Sahne. Natürlich, gern. Und dazu ein Stück Apfelkuchen. Darf das mit Sahne sein? Auch nicht, vielen Dank. Gut, Cappuccino und Apfelkuchen. Kommt sofort. Ach, und bitte noch ein Glas Wasser zum Kaffee. Selbstverständlich. Dialog 3. Guten Abend, die Dame. Möchten Sie bestellen? Gern. Bitte eine kleine Flasche Mineralwasser. Mit Kohlensäure oder stilles Wasser? Stilles Wasser, bitte. Und ein Viertel Rotwein recht trocken, bitte. Welchen können Sie empfehlen? Vielleicht einen Beaujolais? Wir hätten auch einen guten Rotwein aus Sizilien. Ja, den probiere ich gern einmal. Haben Sie schon zum Essen gewählt? Ja, da hätte ich gern als Vorspeise die Gemüsesuppe und dann das Steak mit Röstkartoffeln. Für das Dessert bringen Sie mir bitte später noch einmal die Karte. Sehr gern.